Das waren die Nachrichten. Es ist 23.05 Uhr. Unser Programm NDR 1 mit den Landesprogrammen, NDR 2 Traumhaft mit Schmusemusik vor Mitternacht, NDR 3 Nachtclub, Jazzlaboratorium, heute die Feuerfee, ein Brandstiftermärchen von und mit Peter Rühmkorff. Und auf NDR 4 das politische Forum, ab halb die Berichte von heute. NDR 3 Nachtclub. Guten Abend und willkommen zum Jazz-Laboratorium. Am Mikrofon ist Michael Naurer. Eine der glorreichsten Sendungen des dritten Programms heißt Am Morgen vorgelesen. Völlig zu Recht. Als Reverenz möchten wir gerne verstanden wissen, was heute Abend hier passiert im Jazz-Laboratorium. Die Sendung heißt Am Abend vorgelesen. Die Feuerfee, ein Brandstiftermärchen von und mit Peter Rühmkorff. Musik Albert Mangelsdorf, Herbert Joos, Wolfgang Schlüter und Michael Naurer. Feuerfee. Franz Brandnarb hieß ein Spritzenmeister zu Ritzerau. Den hatte die Feuerfee geküsst, als er noch ein ganz kleiner Junge war, und er konnte sie niemals vergessen. Wegen ihr hatte er, in der guten alten Zeit, versteht sich, als die Äpfel noch richtig nach Apfel schmeckten und meine Großmutter noch ihre 32 Zähne hatte, auf einem großen schwarzen Kohlendampfer angemustert, die dann leider gerade aus der Mode kamen. Und in gut 10 Jahren gab es auf der ganzen weiten Welt kein einziges Dampfschiff mehr, das noch richtig mit Kohle betrieben wurde. Das war an sich natürlich weder gut noch schlecht, sondern einfach der Lauf der Dinge. Und der Heizer Franz Brandnarb beschloss, auf eine Lokomotive umzusteigen. Da stand er nun Jahr für Jahr und sommers wie winters vor der glutheißen Feuerbüchstür und diente der Jungfer Feuria, so hieß seine wilde Geliebte, bis auch die Eisenbahn immer mehr von der Kohle abkam und zu Diesel und Elektro überging, da erhielt unser Heizer den Abschied. Ohne zu wissen, wie es nun mit ihm weitergehen sollte, packte er seinen rußigen, fleckigen Blaumann in seinen Reisekoffer, winkte ein letztes Mal mit der 5-zinkigen Koksforke durch das Lokomotivschuppenfenster auf dem Bahnhof Rothenburgs Ort und nahm den ersten besten Bummelzug ins Lauenburgische, wo dann irgendwo auch sein Heimatort Ritzerau lag. Wer in Ritzerau keinen Mais anbaut und keine Kartoffeln pflanzt, muss man wissen, dem laufen auch bald die Hühner und Schweine fort und es ist überhaupt nur ein mühsames Durchkommen. So saß unser Franz denn belämmert wie irgendeiner in dem kleinen Kätnerhäuschen, das ihm als Erbe zugefallen war, und verbrachte seine Tage damit, in die Glut seines Tennenkamins zu starren. Es möchte ihn ja einmal eine zündende Idee anfliegen. Es flog aber lange Zeit nichts, bis er eines besonders nichtssagenden Tages zwischen Weihnacht und Weiß nicht mehr ein paar Hände voll Tannennadeln in das träge Feuer warf. Da wurde ihm auf einmal siedend heiß zumute, weil er meinte, die Jungfer Feuria habe ihm eine glühende Kusshand zugeworfen. »Sind wir hier nun in Wunderland oder wo?« dachte er und fasste noch einmal mutig mit dem Schürhaken nach, und wieder war es ihm so, als ob es ihm heimliche Zeichen gäbe. Ja, es maunzte ihn an wie ein Tier und scharrte mit den Pfoten, schnickte mit den Klauen, bis der Franz am Ende eine pisperige Stimme zu vernehmen meinte, »Pass nur auf, Franz Brandnarb, denn ich habe dich auserwählt vor den Sterblichen«, und dir mein glühendes Siegel aufgedrückt, als du noch ein ganz kleiner Junge warst. Aber wen die Feuerfee geküsst hat, der hat ihre Liebe für immer und soll noch einmal sein heller lichtes Wunder erleben. Franz Brandnarb bekam sofort ganz rote Backen und Ohren. Denn er hat in seinem Leben schon viele gotteslästerliche Flüche zu hören gekriegt, doch noch niemals so liebliche Schmeichelreden. Da hätte er schon gern einmal nach der wehenden Funkenschleppe gefasst, der ihre wandelhafte Gestalt wie ein Gewand umlohte. Aber dann ließ sie sich wieder ganz friedlich zu seinen Füßen nieder und begann ihm Geschichten zu erzählen, so verwunschen sonderbare, dass dem unheiligen Franz ganz verteufelt fromm zumute wurde. Dass sie in Wirklichkeit von ziemlich wüsten Titanen und Titaninnen abstamme, die ihren Wohnsitz tief unten in der Erde hatten, wo diese am heißesten war, bei den Quellen der Geysire und im innersten Schlund der Vulkane. Dass das Feuer dann aber eines Tages in die Hände der Menschen gekommen sei, die nichts Besseres mit ihm zu tun gewusst hätten, als ihm Zügel anzulegen oder Riegel vorzuschieben, bis sich das Wissen von seiner titanischen Herkunft schließlich ganz verloren habe. Inzwischen hat man uns unverfroren in Öfen gezähmt und uns unter eiserne Bratenroste vergattert, fügte sie dann mit einigem Knurren und Murren hinzu. Jedes Kind kann uns ungestraft aus kleinen Schächtelchen ziehen und jeder Tölpel uns auf seinem Feuerzeug tanzen lassen. Es ist grad so, als ob wir einzig zu ihrem blöden Spaßvergnügen auf der Welt wären. Dabei sind wir trotz allem das unberechenbare Geschlecht geblieben, das das riesengewaltige Rom ein paar Dutzend Male in Schutt und Asche gelegt hat und die weltberühmte Bibliothek von Alexandria auf einen Zug aufgezehrt. Wir haben die Tempel von Baalbek und Syrakus dem Erdboden gleichgemacht und die Hamburger Michaeliskirche weiß Gott nicht geschont. Wir haben der Moskauer Basiliuskathedrale ihre Grenzen gezeigt und die höchsten Wolkenkratzer im Sturm genommen. Weil es aber das Menschenvolk war, das uns in seinen Dienst gepresst und zu niederen Hausarbeiten abgerichtet hat, haben wir uns in seiner Seele eingenistet, wo ihre tiefsten Empfindungen wohnen. Sagt man nicht von Verliebten, dass sie Feuer und Flamme seien? Oder heißt es nicht von den Eifersüchtigen, dass ihr Herz vor Schmerz entbrenne? Packt nicht diesen ein flammender Zorn und erglüht nicht jene vor Scham und entzündet sich nicht einem Dritten wieder die Hoffnung, gerade so, als ob ihre äußersten Leidenschaften von einer fremden Macht entfacht worden wären? Franz Brandnarb, der bei so viel Bildung und Wissenschaft zusehends ins Grübeln geraten war, starrte unbestimmt in die Flammen. Was waren ihm Rom und Alexandria? Was Basilius und Syrakus, die er kaum dem Namen nach kannte? Aber ein uraltes Volkslied kam ihm plötzlich in den Sinn, das begann mit »Kein Feuer, keine Kohle, kann brennen so heiß« und hatte dann irgendwie mit einer heimlichen Liebe zu tun. Dadurch fuhr es ihn fast wie ein Blitz, als die Feuria ihm schmatz, schmatz, schmatz ein paar glutheiße Küsse auf die Backe drückte. So genau hatte er es eigentlich gar nicht wissen wollen. Aber nicht doch so stürmisch, meine Dame, fuhr er auf, so etwas kann leicht mal ins Auge gehen und ein alter Mann ist doch kein D-Zug. lauter tölpelhaftes Zeugs, was einem so einfällt, wenn man lange kein vernünftiges Buch gelesen hat, und er machte sich sogar daran, das verrückte Flammenbündel mit dem Schürhaken zu besänftigen. Aber da hättet ihr die wild entschlossene Feuria einmal sehen sollen. Ganz aufs allerbescheidenste Bitten verlegte sie sich und aufs schmollende Queseln und Glosen, wie er sie doch so sicher an der Leine habe und es nur von einem Schnippen seiner Finger, Spitzen seiner Lippen abhänge, sie aufflackern oder niedersinken zu lassen. Wenn du mich aber halten willst, wie es einer leibhaftigen Titanentochter zukommt, fuhr sie dann mit bedeutungsvoll gesträubter Mähne fort, und das Feuer in deinem Kamin nie ausgehen lassen, werde ich dich zu einem weltberühmten Propheten und Feuermelder machen. Zu dem mit Abstand erfolgreichsten Hellseher in dem ganzen Kreis Herzogtum Lauenburg. Und die Leute, für die du bislang immer nur der Mann mit dem Brandmal warst, sollen dich wie einen Nationalhelden auf den Sockel heben. Aber hüte dich wohl, mich auch nur einmal zu versetzen, wenn ich öffentlich zum Tanz bitte. Einmal werde ich dich, und wer weiß, ob das nicht schon morgen ist, in die Scheune von Bauer Ohlrogge rufen. Da erwarte ich dich um 4 Uhr morgens auf der Südseite. Oder wenn ich dir 3 Tage später bei Markus und Michelsen meine Aufwartung mache, denk du nur nicht, du könntest dem Stelldichein fernbleiben. Denn mein Herz lodert einzig für dich und will dich sehen, immer wieder neu an meiner Seite, mitten auf der Brandstadt. Die Feuria ihre flammende Rede an dieser Stelle einfach unterbrochen hatte und auch weder durch gute Worte noch durch neue Nahrung zu bewegen war, ihre Gedanken weiter auszuführen, meinte Franz schon beinahe, er hätte eine Erleuchtung gehabt. Erst als am nächsten Morgen pünktlich um 4 die Schweinescheune von Bauer Ohlrogge in Flammen aufging und besagte 3 Tage darauf auch die Kaffeerösterei von Markus und Michelsen durch den eigenen Schornstein gezogen wurde, mit Milliarden von explodierenden Kaffeebohnen und beziehungsvoll gegen den Abendhimmel ausgezogenen Leuchtgirlanden, fielen dem Franz wie ein Donnerschlag seine neu erworbenen Fertigkeiten ein. Mit erhitzten Glasbläserbacken war er hinter den viel zu spät in Marsch gesetzten Löschzügen hergeeilt. Und dann stand er mit gläunigen Augen und aufgerissenem Mund vor dem Himmelsschauspiel und beide Male war ihm so, als ob sich das Feuer bei seinem Erscheinen erst richtig ins Zeug legte. Bei der Kaffeefabrik schien die Feuria aus ihrer Neigung schon gar keinen Hehl mehr zu machen. So gezielt warf sie Franz ein paar Hände voll Funkenkonfetti auf die Schiebermütze, aber das merkte natürlich kein Mensch auf dem ganzen weiten Platz. Das sah nur Franz Brandnerb mit seinen rotstichigen Augen. Unsere Geschichte nun weiter erzählen, ohne dass sie langweilig wird. Am besten erst richtig der Reihe nach. Nachdem es in Maiboms Möbellager eingeschlagen hatte und die Peroxidfässer auf dem Büchener Güterbahnhof in die Luft geflogen waren, ganz genau wie der Franz es vorausgesagt hatte, begann es sich zwischen Roseburg und Ratzeburg herumzusprechen, dass ein abgemusterter Heizer aus Ritzerau die Gabe des Hellsehens habe. Er roch den großen Schwelbrand bei Farbenlacke, Öle, alles für den Malereibedarf, schon um einige Wochen im Voraus und konnte präzis auf Tag und Stunde angeben, wann es in der Pötrauer Mühle zur Selbstentzündung kommen würde. Er wies hier auf eine ihm verdächtig scheinende Stelle am Bahndamm hin und dort auf einen Erholungsplatz im lauenburgischen Staatsforst, alles, wie es die Feuria ihm aus seinem Kamin geweissagt hatte, bis sich schließlich sogar die holsteinisch-mecklenburgische Sturmhagel Feuer für ihn zu interessieren begann und ihm einen exklusiven Beratervertrag in Aussicht stellte. Das war wohl ein Talent, wie es sich eine nüchtern rechnende Gesellschaft nicht entgehen lassen durfte. Franz Brandnarb aber wollte nichts anderes sein als ein Feuerwehrmann in Ritzerau. Und wie er es wollte, so wünschte es auch seine Feuria. Wie erwartungsvoll lag sie doch Mal für Mal auf der Lauer, wenn die Wehren sich mit Geheul und Geklingel dem Unfallort näherten, und wie mächtig lohte sie los, wenn ihr Held mit Raupenhelm und Hakengurt die erleuchtete Bühne betrat. Wie verstand sie es doch, sich neckisch vor ihm zu verbergen, in einer Abseite einer Bodenkammer, einem Kohlenkeller, bis ihr Franz sich mit Kuhfuß, Beil und Brechstange einen Weg geschaffen hatte. Und mit welch kindischem Übermut blies sie ihm dann nicht den Qualm ins Gesicht. Aber am allerliebsten sah sie ihn doch ganz oben auf der Drehleiter stehen, das blitzblank gewienerte Strahlrohr mit den riesigen Asbesthandschuhen umklammert. Ja, da tanzte sie aber erst mal wie eine Wilde auf dem Dachfirst herum, bis sie, Wassermarsch, immer kleiner und weniger wurde und am Ende nach Atem japsend auf der Wahlstatt verknisterte. Denn nichts Schöneres gab es für sie auf der rund um die Uhr bewachten und kaskoversicherten Welt, als gegen ihren irdischen Geliebten loszulodern und dann doch von ihm besiegt und gebändigt zu werden. Diesem glühenden Zweikampf zuliebe suchte sie sich immer tollere Schauplätze und verrücktere Hintergründe aus. Von der Arnoldschen Presspappfabrik ging es fort in das Möllner Heimatmuseum mit seinen Wachsfiguren und Trachtenröcken und Bauerntruhen, von der Ishibashi Brennstoff- und Schmiermittel-Im- und Export GmbH in das Itzenblitzische Schlösschen am See und von dort aus zum Pantener Reifeisenturm und in die rasseldürre Göttiner Heide. Dabei tat sich Franz Brandnarb nicht nur durch sein kluges Hellsehen, sondern auch durch sein furchtloses Zupacken so erstaunlich hervor, dass er bald zum Zugführer befördert wurde und schließlich zum Spritzenmeister. Und nach einigen 3-4 Jahren war er in Ritzerau und um Ritzerau herum bereits so berühmt wie der Feuerwehrhauptmann Florian im seinerzeit römischen Lauriacum. Das hätte nun bis ans Ende seiner Tage oder seiner Kräfte immer so weitergehen können, denn die Feuria wurde des alten Spiels niemals müde und ihre Lust, entfacht und gelöscht zu werden, mit den Jahren kein bisschen geringer. Trotzdem sollte es eines Tages passieren, man hatte gerade die Scheune des Bauern Fürchte nicht gelöscht und saß nun bei Bier und Apfelkorn auf langen Bänken ziemlich eng zusammen, dass die junge Fike Marieke neben unseren Franz zu sitzen kam und ihm zusehends näher rückte. Das war ein freches, bleiches Geschöpf mit güterwagenrotem Haar und putzigen Sommersprossen im ganzen Gesicht und bis tief in die Bluse hinein, der gefiel diese feurige Art, mit der Franz seine Abenteuer erzählte. Nach ein paar vertrallten Septemberwochen hatte sie den in Liebesdingen nicht gerade erfahrenen Mann auch schon so weit herumgekriegt, dass er naja nun bei sich dachte und nach einigen Monaten, dass er Ja und Amen sagte und zwischen Weihnacht und Neujahr zogen sie tatsächlich in die kleine Ritzerauer Fachwerkkirche ein, wo schon Fiekes und Franzens Eltern verheiratet worden waren. Oh, da flackerten aber die Kerzen auf dem altehrwürdig wurmstichigen Barteltor-Borch-Altar und zogen ganz wahnsinnsschiefe, schwefelgelbe Sichelgesichter. Da kajolte der Wind nur so um die Wetterfahne herum und ramenterte unter den Schindeln, dass die älteren Leute schon dachten, das wäre der wilde Wau. Ehe unsere beiden Hochzeiter aber noch zu Ende getraut waren und der Pastor seinen Segen darüber gegeben hatte, fuhr aus feuersteinfarbenem Himmel auf einmal ein Blitzstrahl hernieder, so grell, wie es hierzulande noch keiner gesehen hatte, von einem Himmel Herrgotts Donnerwetter gefolgt, dass die heiligen drei Hinterglaskönige aus ihren Fassungen sprangen und die weiße Braut wie ein Fetzen Papier auf den Boden geschleudert wurde. Solch einen Wahnsinn hatten selbst die ältesten Kirchenvorsteher noch nicht miterlebt. Während die Feuerwehrleute zu 100 Mann hoch in den engen Bänken staken, alle hübsch in Paradeuniform und statt mit Atemschutz und Kübelspritze nun mit Querflöten und Trompeten und dem goldenen Schellenbaum, schwang sich das Feuer vom Kirchendach hoch in den Glockenturm, der dann allerdings nur seinen eigenen Untergang beschreien konnte. Und vom Glockenturm aus ging es geradenwegs weiter in die Pfarrei und von der Pfarrei zu Kappelmanns Gasthof und von Kappelmanns Gasthof zu Langhansens Hühnerfarm und von Langhans zu Jungklaus und von Jungklaus zu Drenkhahn und von Drenkhahn zu Jendritschak. Es war beinahe kein Halten mehr, nur Franz Brandnarb stand da, als habe er sich an einem Blitz verschluckt, bleigrau im Gesicht und leuchtend rot das Feuermal auf seiner linken Backe. Seit diesem Tage hatte Franz seinen siebten Sinn für das Feuer verloren. Zwar saß er noch immer wie bestellt und nicht abgeholt vor seinem Tennenkamin und starrte in die Flammen, aber der heimliche Faden, der seine irdische Feuerstelle mit dem Reich der Zyklopen und Titanen verband, war irgendwo in der Mitte abgerissen. Nur gelegentlich, wenn die Müdigkeit ihn übermannte und es bildete sich bereits jenes unsäglich feine Häutchen aus Schlaf, das die Welt unserer Wünsche vor der Welt unserer Pflichten verborgen hält, war es ihm, als ob sich das Bild seiner Feuria aus den zappelnden Flammen zusammenfüge und er hörte auch wohl eine Stimme: Sieh nur zu, Franz Brandnarb, wo du mich findest, denn dein Haus betrete ich nimmermehr. Aber entweder kam dann gerade seine unternehmungslustige Frau hereingesegelt und raschelte so vernehmlich mit den Ausgehröcken, dass der hauchzarte Spuk sich sogleich im Abzug verlor, oder es schüttelte gar seinen dösigen Kopf von innen her. Welche feuergefährlichen Ideen, mein Herr, da muss einem Mitglied des Schützenvereins und des Gemeinderates doch bald vor sich selber bange werden. Dennoch geht, wo solche Gedanken erst einmal in Gang gekommen sind, das Schicksal meist seinen eigenen Weg. Das krosse Laub in den Gärten, ein Flaschenboden im Wald und ein Sturmhagelfeuerstreichholzheftchen am Bahnübergang, alles führt auf geheimnisvoll verflochtenen Pfaden immer nur auf den einen Gedanken zu, und der staubig zermahlene Sommerweg direkt zur Müllkippe hin, wo zu jeder Tages- und Nachtzeit ein paar Zeitungspacken und etwas Reifengummi vor sich hinglosen. Da habe ich nun erreicht, was in Ritzerau überhaupt zu erreichen ist, dachte Franz. Die goldene Lebensrettungsmedaille und das kleine Verdienstkreuz am Band, eine hübsche junge Frau und eine Belobigungsurkunde der holsteinisch-mecklenburgischen Sturmhagelfeuer, Aber die Tage des Wunders sind in den Tagen des Wohlstands nicht wieder einzuholen. Und vielleicht, wer weiß, ist es auch für immer mit den guten Zeiten vorbei. Pfst, pfst, machte das Feuer, während es an drei Ecken gleichzeitig kleine Räucherbänder in die Luft blies und pfst, pfst, noch einmal wie eine kratzige Jahrmarktsflöte. Da war Franz Brandnarb auf einmal wieder der alte Zundelhans Kokelfranz, den die Jungfer Feuria geküsst hatte, als er noch ein ganz kleiner Junge war. Aber er fasste sich doch lieber erstmal an die linke Brusttasche, dort, wo sonntags der blinkernde Ordensstern saß und sein Nerv für das Feuer und der Sinn für Glanz und Gloria an einem Punkt zusammentrafen. »Ja, fass dir nur ein Herz«, hörte er plötzlich jemanden sagen, »denn so einfach wie früher ist der Ruhm nun nicht mehr zu haben.« Franz Brandnarb erstarrte zu Schlacke und schmolz doch wieder hin wie Kerzenwachs, denn auf diese Stimme hatte er über ein Jahr lang gewartet. »Was soll ich bloß tun«, seufzte er, »und wo kann ich dich wiederfinden?« Dabei hatte er sich bereits auf den Boden gekniet und blies so gekonnt in die Glut, dass die Flämmchen im Nu einen langen Strohhalm hinaufzuklettern begannen. »Dummkopf«, sagte es, »weiß genau, mit welchen einfachen Tricks er mich anlocken kann und fragt hier noch groß, was er anstellen soll.« »Aber ich hab doch das Feuer nicht ausgehen lassen in meinem Kamin, selbst im heißesten Sommer nicht.« »Und ich habe vor den glimmenden Kloben gesessen bis tief in die Nacht hinein und manchmal sogar eine Handvoll Weihrauch aufgeworfen.« »Weihrauch, so weit kommt's«, unterbrach es ihn barsch. »Damit könnt ihr von mir aus eure Kirchenmäuse füttern. Aber wenn die Liebe einer Titanentochter dir wirklich etwas bedeutet...« »Bei meiner Ehre, ja«, sagte Franz, »bei meiner Ehre als Feuerwehrmann und Mitglied des Gemeinderates.« Und da patschte die lederne Hand, in der er dicke Brasilzigarren ausdrücken konnte, gleich noch einmal so fest auf den Ehrenplatz über seinem Herzen. »Bei meiner Ehre, die ich mir von keinem Menschen nehmen lasse.« »Bei deiner Ehre? Das soll ein Wort sein, Franz. Nun gut, du triffst mich, wo du mich mit eigener Hand entfachst.« »Mit eigener Hand entfachst?« »Ja«, sagte sie, »das sei fortan dein Glück, das du dir selber machst.« Da erkannte Franz Brandnarb auf einmal, dass seine Geliebte in Versen sprach und dass es ernst für ihn wurde. Und ohne die augenblicklich hoch und höher schlagenden Flammen auch nur noch eines Blickes zu würdigen, schwang er sich auf sein Rad und stieg wie ein Bellgetreter auf die Pedale. Wie hatte er, Tollpatsch, die Wahrheit in der Musik nur die ganze Zeit überhören können. Dennoch war es, nach einem ganzen Jahr des entwürdigenden Zuwartens, endlich wieder ein Tag, an dem er ein Feuer zu melden hatte. Und nach dem großen Brand im Lauenburgischen Staatsforst und dem Kurzschluss in der Trittauer Speiseeisfabrik, wo sich jedermann fragte, wie dort überhaupt ein Funken hatte Fuß fassen können, war er wieder der allererste Mann in seinem Dorfe. Nur seine irdische Liebe zu der jungen Fike Marike erkaltete dabei immer mehr und schließlich hing ihre Ehe nur noch an zwei blank geputzten Ringen. Ach, was mag es nur sein, dachte Fike, was den Mann zu den allerunmöglichsten Tag- und Nachtzeiten aus dem Hause treibt und ihn manchmal erst gegen Morgen heimkommen lässt. Das kann doch das dumme Feuerwehrwesen nicht alleine sein. Und weil sie argwöhnte, dass da nur eine andere Frau dahinter stecken könnte, machte sie sich daran, ihren Franz auf seinen verhohlenen Wegen nachzustellen. Hey, das wurde vielleicht eine Jagd. Vorneweg Franz Brandner mit seinen Lappen und Lunten und feuergefährlichen Flüssigkeiten und dem ganzen verbotenen Zeugs. Hinterdrein die giftige Fike Marike mit ihren falschen Gedanken im Kopf und erst ganz am Ende, aber pünktlich wie die Feuerwehr, die Vereinigten Löschmannschaften von Hammer und Panten und Groß- und Klein-Pampau und Roseburg und Ratzeburg und Ritzerau. Weil aber auch die krummsten Gedanken gelegentlich an ein Ziel kommen können, gesetzt, dass sie sich nur genügend lange im Kreise drehen, geschah es, dass Fike Marike ihrem feuergefährlichen Franz eines Tages voll in die Parade kam. Jungfer Feuria, die so viele heimliche Geliebte hatte wie der Teufel arme Seelen, sie wussten nur allesamt nichts voneinander, hatte unwiderruflich auch den mächtigen Fabrikdirektor Asmus Pyra in ihr Herz geschlossen. Sie hatte ihn geküsst, als er noch ein ganz junger Knabe war und auf die Chemie zustudierte. Sie hatte seinen Weg vom sengelsüchtigen Studenten bis zum Erfinder brandneuer Knallfrösche und Kanonenschläge mit Neugier verfolgt und schließlich ihren höchsten Segen dazu gegeben, als er die pyrotechnische Fabrik in Büchsenschinken eröffnet, was, wie alles bei uns, ein richtiger Ort auf der Landkarte ist. Sie hatte sich manchen titanischen Spaß mit seinen Brandern und Böllern und Brillantraketen gemacht, und gewiss schon die 100 Silvesterbrände mit glühenden Wünschen begleitet. Und als Franz den verzauberten Ort in seine Pläne einbezog, war die Feuria sozusagen auf beiden Seiten von der Partie. Was ihr wie ein spannendes Turnier erschien, das mit Abstand spannendste und erregendste in ihrem langen Feenleben, ging der armen Fike Marike auf gänzlich andere Weise ans Herz. Ach, wie oft war sie ihrem Franz nicht schon heimlich, still und leise nachgeschlichen, bis an die Tore der Fabrik, die ihn dann wie höllische Pforten verschluckten. Und was war ihr inzwischen nicht schon alles durch den Kopf gegeistert, bis zu dem kranken Gedanken, dass die Nebenbuhlerin vielleicht Elvira Pyra heiße? In ihrem lodernden Hass und ihrer verzehrenden Liebe hatte sie sogar einmal erwogen, das Liebesnest in Brand zu setzen, zack, bumm, in die Luft das Ganze und dann endlich die ersehnte Wahrheit an den Tag. Nur, dass von all dem krausen Ideenzeugs schließlich nur ein unscheinbares goldenes Feuerzeuglein geblieben war, darin hatte der Juwelier ihren Namen Fike Marike eingraviert. Dass es solch eines Anhängsels gar nicht bedurfte, konnte sie, die von ihrem Mann nur die graue, ihr zugewandte Seite kannte, natürlich nicht ahnen. Sie wusste es auch in der Nacht von dem 17. auf den 18. August noch nicht, als sie Franz wieder einmal bis kurz vor das Absperrgitter gefolgt war, aber als sie statt des Erlauerten plötzlich einen Feuerschein gewahrte, so hell wie 10 Blitze zusammen, gefolgt von einem Himmel-, Mark- und erderschütternden Donnerknall, der sie gleich auf den Boden hinfegte wie das unvergessliche Hochzeitsgewitter, war sie einfach nur wieder das bangende Eheweib eines ritzerauischen Spritzenmeisters, das sein gellendes Feuer, Feuer, pflichtschuldigst in die menschenleere Nacht hinausschrie. Das war sicher korrekt und nach Meinung des wachthabenden Ortspolizisten sogar verdienstvoll. Nur das, wo ein solcher Schaden von vielen Millionen Mark zu berechnen ist, natürlich ein Schuldiger her muss. Und das, wenn der Brandstifter fehlt, gelegentlich auch der Feuerrufer herhalten kann. Da kam die arme Fike Marieke den Schadensprüfern von der holsteinisch-mecklenburgischen gerade recht. Ob sie etwa geschäftliche Anlässe oder sonst wie erkennbare Gründe zu solcher nachtschlafenden Zeit an die Unfallstelle geführt hätten? Ob sie nicht vielleicht ein paar Worte über das Loch im Absperrgitter und die Putzlumpen und das Petroleum verlieren möge? Ob sie wenigstens, und die Fragen kamen so honigsüß und stecknadelspitz, dass die bleiche Fieke gleich bis unters Haar erglühte, etwas über das Feuerzeuglein an ihrem Armreif erzählen könne? Ja, da war wohl guter Rat teuer. Und ehe es noch zu einer Verhandlung vor dem Amtsgericht in Ratzeburg gekommen war, einer richtigen Verhandlung mit Zeugen und Schöffen und Indizien und Fangfragen und guten Nachbarn und bösen Zungen, war den Leuten in Ritzerau und um Ritzerau herum lange klar, wer allein die Feuer der letzten Jahre gelegt haben konnte. Die arme Fike Marieke, oh die unbegreifliche, hintertückische Feuria. Aber was ein solides Amtsgericht ist, das kriegt schließlich doch eine brauchbare Wahrheit ans Licht. Mit wahrhaftigen Kohlenzangen von Zeugenaussagen und Sachverständigenfragen zogen sie gegen die schon völlig aufgelöste Fike zu Felde und die musste preisgeben alles, was an Geheimnissen in ihr war. Während der Staatsanwalt sie von aller Scham entblößte und sie ausdrückte wie eine Grützwurst, schob sich allerdings eine zweite Person immer näher und näher an ihre grüne Seite, rückte ein anderer langsam, aber sicher aus dem Zeugenstand auf die Anklagebank. Das war der Kerl mit dem 7. Sinn und dem Namen, den man auch von hinten nach vorne lesen konnte, Brandnarb, der erste Mann an der Spitze und der letzte auf jedem Feuerwehrball, Donnerschlag, dass sie doch nicht allang von Söbens abkommen wären. Thank you. Was ein Feuerteufel ist, weiß natürlich jeder mündige Bürger im aufgeklärten Kreisherzogtum Lauenburg. Aber unter einer Feuria kann sich auch ein mit allen Wassern gewaschener Richter nichts wirklich Reelles vorstellen. Die sagenhafte Dame war mithin und blieb für viele siedend heiße Verhandlungstage die große Unbekannte. Und obwohl es sie gar nicht zu geben schien, ging sie doch im Nu in die ganze Weltpresse ein. Feuerteufel empfängt geheime Botschaften, aus dem Kamin stand es dick und breit in der Holstenpost. Und in den Lübecker Nachrichten hieß es sogar, Geisterprofessor Bender zweifelt nicht an Echtheit der Erscheinungen. Da konnte man sich nur wünschen, dass der Feuerkicker noch ein bisschen länger auf den glühenden Rosten tanzen möge. Weil aber auch der interessanteste Prozess einmal sein natürliches Ende findet und jeder Angeklagte zu seiner gerechten Strafe, wurde Franz, auf den man sich bis zum Schluss keinen passenden Reim machen konnte, in die Heil- und Pflegeanstalt zu Hamburg-Ochsenzoll überwiesen. Dort wurde er, statt auf den ihm gebührenden Bratrost, auf ein blütenweiß geklortes Krankenbett geschnallt. Dort bekämpfte man seinen flammenden Geist mit wundertätigen Spritzen und beschwichtigte die verbotenen Stimmen in seinem Kopf mit elektrischem Strom. So faulte er friedlich dahin, bis sein wilder Sinn immer kindlicher wurde und der Glanz seiner Augen immer stumpfer und duffer. Da gab man ihm zur Belohnung ein paar weiterbildende Ölstifte in die Hand, zuerst die grünen und blauen, dann auch die verfänglichen gelben und am Ende sogar die schlimmen schwarzen und die bösen roten. Und nach einigen 4, 5 Jahren, ja, wer hätte das gedacht, war aus dem feurigen Franz ein fleißiger und in sich gekehrter Künstler geworden. Was der Staatsanwalt einmal Franzens unberechenbare kriminelle Energie geheißen hatte, ging dabei Stück für Stück und Stoß um Stoß in bunten Dampfmaschinenbildchen auf. Die aufs Ganze wohl eher rohen als kunstempfänglichen Pfleger blickten ihm dabei immer häufiger anerkennend über die Schulter. Und sie ließen sich gern schon einmal eine stahlblau-kupferrote Novelty oder eine gelb-schwarze Rocket mit riesigem weißen Schornstein verehren. Als er nach einer lustig qualmenden Jupiter und einer funkenschnaubenden Fury aber eines Tages eine ganz und gar verrückte Feuria zu Papier gebracht hatte, eine 2C1 Heißdampf-Vierzylinder-Verbundmaschine mit einem wunderlich schmerzverzerrten Medusengesicht vor dem gewaltigen Bug, zogen selbst seine abgebrühtesten Irrenärzte beziehungsreiche Gesichter. Ja, da hat er wohl mal tüchtig Dampf abgelassen, unser Franz. Ja, so können wir uns doch endlich ein Bild von seiner geliebten Feuria machen. In der folgenden Nacht, die Lichter des Schlafsaals waren bis auf die schummrige Notbeleuchtung gelöscht und die Geisterseher und Zeichenhörer wälzten sich in ihren weltabgewandten Träumen, malte Franz einen kleinen roten Punkt auf den Rand eines Zeitungspapiers. Der saß da wie ein glühender Floh, der am liebsten gleich ins Bett gehüpft und in der Matratze verschwunden wäre. Aber wie sehr er sich auch aufblies und dicke tat, der entscheidende Sprung vom Papier in die Freiheit des Krankenzimmers wollte ihm trotz Aufbietung all seiner Willenskräfte nicht gelingen. Machte Franz, während er dem Fünkchen zunächst mit dem zarten Blauen, dann mit dem zweifelhaften Gelben und am Ende sogar mit dem leuchtend rot-orangenen Farbstift auf die Beine zu helfen suchte und noch einmal wie ein leibhaftiger Püstrich und Feuerspucker. Und da können die Versicherungsfachleute unter uns nun meinetwegen mit den Ohren schlackern oder sich auf die Köpfe stellen, je inbrünstiger Franz auf die Spitze seines Farbstiftes stierte und je gläubiger er in sein Bilderbuchfeuer hineinblies, umso brenzliger begann es in der Krankenstube zu riechen. In dem dunkelweißen Zimmer, auf dem dunkelweißen Resopaltisch, lag in dunkelweiß-schmutzigem Verein die Lauenburgische Landeszeitung, Seite 5, Lokales Vermischtes. Aber darüber erhob sich und bewegte sich blass-rosa-blau vor Franzens geschäftigem Atem ein Feuer. Brachte er die Nase zu dicht an die Flammen heran, dann verzog es sich freilich wieder und versackte leblos in der Fläche. Hob er das Blatt gar in die Nähe der Notbeleuchtung, so als ob sich ein Feuer bei Lichte besser erkennen ließe, blieb überhaupt nicht viel Wunderbares mehr übrig, als, was da schwarz auf weiß zu lesen stand, Renovierungsarbeiten am Ratzeburger Amtsgericht glücklich abgeschlossen. Wenn er aber den richtigen Abstand einhielt und mit dem Rotstift beherzt wie mit einem Schürhaken nachfasste, kriegte das Feuer sofort wieder Zug und man konnte sogar ein feines Knistern und Flüstern hören. »Pass nur auf, Franz Brandnarb«, klang es ihm so verrückt wie vertraut in den Ohren. »Denn ich habe dich auserwählt vor den Sterblichen und dir mein feuriges Siegel aufgedrückt, als du noch ein ganz kleiner Junge warst. Aber wenn die Feuerfee einmal geküsst hat, der hat ihre Liebe für immer und wird eines Tages noch sein hellerlichtes Wunder erleben.« Franz Brandner, der in seinem Leben gewiss mehr Flüche als Verse zu hören gekriegt hatte, bekam sofort ganz rote Backen und Ohren. »Ja, ein Wunder«, sprach er verlangend. »Lass mich auf meine alten Tage noch einmal ein richtiges Wunder erleben, denn dass ich hier lebendig begraben bin, ist so sicher wie das Eisengitter vor meinem Zellenfenster.« »Also schön, lieber Franz, und höre mir gut zu. Dass du mich geachtet hast, wie es einer Titanentochter zukommt, und mein Bild getreu in deinem Herzen bewahrt, ist mir gewiss nicht verborgen geblieben. Und nichts hat mich in meinem viel zehntausende Jahre alten Leben so mächtig gewurmt, wie die selbstgerechten Rechtsgelehrten von Ratzeburg, als sie mich einfach von der Verhandlung auszuschließen suchten. Weil aber niemand unbelehrt gestraft werden soll, habe ich dich, lieber Franz, zu meinem Rechtsbeistand und Rächer auserkoren. Zu deinem Rächer? Mich? Und da tasteten seine Finger doch erst einmal nach dem Sturmhagel-Feuerstreichholzheftchen, das er tief unter seiner Matratze verborgen hatte. Aber die Feuria fuhr entgegen seiner Erwartung ganz friedlich und listig fragend fort. Hast du vielleicht das Bildchen in der Lauenburgischen Landeszeitung gesehen? Das mit der Überschrift Renovierungsarbeiten und so weiter. Das mit dem Amtsgericht, schon recht. Und was hast du dabei gedacht? Gedacht? Ich? Nichts. Hast wirklich nichts gedacht? Nein, sagte Franz, ich hab mir nur ein Bild von dir gemacht und griff nach dem Blatt, dass es nur so leuchtete und flimmerte und tanzte und ja, sagte da ganz ergriffen die Feuria, führ es zu Ende und das Feuer ist entfacht. Als am nächsten Morgen die beiden ungleichen Pfleger hereinkamen, der lange Starksige und der kleine, rotrasierte Runde, wunderten sie sich sehr, dass der Franz so verdreht zwischen seinen Laken lag, die Lauenburgische Landeszeitung wie eine Brandfackel in der eisern zusammengeknüllten Faust. »Ist er denn völlig verrückt geworden über Nacht?« sagte ärgerlich der Lange und wies mit entrüstetem Zeigefinger auf die vielen blauen, gelben und roten Farbflecken in den frischen Bettbezügen. Aber der Schweinsbackig Runde sah sofort mit seinen erfahrenen Anstaltsaugen, dass dem Franz mit Vorwürfen auch nicht mehr zu helfen war. »Tot«, sagte er, »mausetot. Aber irgendwie doch ungerecht, dass er das nun gar nicht mehr mitbekommt.« »Du meinst die Sache mit dem Ratzeburger Amtsgericht?« »Ja, was Sie heute Morgen im Rundfunk durchgegeben haben, Jagd auf einen neuen Feuerteufel.« »Wenn du mich fragst«, sagte da auf einmal ganz versonnen der Lange, »unser Franz, weißt du, unser Franz, das war schon solch ein besonderer, aber du fragst ja gar nicht.« »Nein«, sagte der Runde, »weil ich seine Feuere ja schon längst in meiner Sammlung habe.« »Signiert. Und das wird in diesem Fall noch einmal etwas heißen.« Im NDR3-Nachtclub hörten wir heute ein Jazz-Laboratorium mit dem Titel »Am Abend vorgelesen – Die Feuerfee«, ein Brandstifter-Märchen von und mit Peter Rühmkorff, Musik Albert Mangelsdorf, Herbert Joos, Wolfgang Schlüter und Michael Naurer. Die Nachrichten. Bonn. In der Bundesrepublik und in der DDR sind zwei wichtige Entscheidungen für die deutsche Einheit gefallen. Beide Regierungen verständigten sich auf einen Kompromiss in der bislang umstrittenen Frage der Eigentumsordnung. Danach soll der in der DDR enteignete Haus- und Grundbesitz an die ehemaligen Eigentümer bzw. deren Erben zurückgegeben werden. Falls dies nicht möglich ist, weil die Gebäude beispielsweise dem Gemeinwohl dienen, sind Entschädigungen vorgesehen. In Bonn billigte der Bundestagsausschuss Deutsche Einheit mit großer Mehrheit den Staatsvertrag mit der DDR, der zum 1. Juli in Kraft treten soll. Lediglich die Grünen votierten mit Nein. Damit steht fest, dass der Vertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion am kommenden Donnerstag auch im Bundestag eine breite Zustimmung finden wird. Ost-Berlin. Drei am Freitag in Leipzig als mutmaßliche Terroristen festgenommene Personen sind wieder frei. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um DDR-Bürger, die in keinerlei Verbindung zur terroristischen Roten Armee-Fraktion stehen. Sie seien irrtümlich festgenommen worden, nachdem ein Leipziger Bürger sie denunziert habe. Zunächst hatte es geheißen, man habe mit den dreien die mutmaßlichen RAF-Terroristen Barbara und Horst Ludwig Mayer sowie Sabine Kalsen gefasst. Klar identifiziert dagegen wurden zwei Paare, die bereits am Donnerstagabend festgenommen waren. Dabei handelt es sich um die mutmaßlichen Terroristen Monika Helbing, Eckehard Freiherr von Seckendorf, Werner Lotze und Christine Dümlein. Frau Dümlein befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß, weil ihr Haftbefehl verjährt ist. Ost-Berlin. Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich am Abend auf zwei Tarifverträge für die etwa 60.000 Beschäftigten der Sparkassen und Banken in der DDR geeinigt. Vorgesehen sind teilweise drastische Gehaltserhöhungen vom 1. Juli an. So werden die Bezüge der rund 20.000 Sparkassenangestellten um durchschnittlich 50% angehoben. Für die Bankbeschäftigten wurde eine Gehaltserhöhung um durchschnittlich 40% vereinbart. Bukarest. Tausende regierungstreue Bergarbeiter haben am Abend die rumänische Hauptstadt wieder verlassen. Sie wurden mit Zügen in die Provinz gefahren. Präsident Iliescu hatte etwa 10.000 von ihnen zur Niederschlagung der Protestbewegung nach Bukarest gerufen. Noch am Nachmittag zogen zahlreiche Kumpel mit Knüppeln bewaffnet durch die Stadt. In den vergangenen beiden Tagen waren sie äußerst brutal gegen Oppositionelle, unbeteiligte Menschen und Journalisten vorgegangen. Bei den bürgerkriegsähnlichen Unruhen waren nach offiziellen Angaben 5 Personen ums Leben gekommen. Oppositionskreise sprechen von 25 Toten. Mindestens 460 Verletzte wurden gezählt. Dublin. Die irische Untergrundorganisation IRA hat sich zu dem Bombenanschlag auf das Ausbildungszentrum der britischen Armee in Hameln bekannt. Dies geht aus einer in Dublin veröffentlichten Erklärung hervor. Bei dem Anschlag am Donnerstag war erheblicher Sachschaden entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Florenz. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Italien steht die Mannschaft der Bundesrepublik jetzt im Achtelfinale. Die Deutschen besiegten am Abend die Spieler der Vereinigten Arabischen Emirate mit 5:1. Die Tore für die Bundesrepublik schossen Matthäus, Bein, Klinsmann und Völler, der zweimal traf. Der nächste Gegner der Deutschen ist am 19. Juni Kolumbien. Für das Achtelfinale qualifiziert haben sich neben der Bundesrepublik bereits Kamerun, Italien und die Tschechoslowakei, die am Abend Österreich mit 1:0 Toren schlug. Der Wetterbericht für Norddeutschland, die Vorhersage bis Samstagabend. Nachts wolkig, örtlich zum Teil auch klar. Tiefstemperaturen 7 bis 11 Grad. Am Sonnabend zunächst überwiegend starke, später vor allem im Binnenland zum Teil auflockernde Bewölkung. Dabei kaum Niederschlag. Nachmittagstemperaturen zwischen 16 Grad im Küstenbereich und 20 Grad im südlichen Niedersachsen. Die weiteren Aussichten für Sonntag und Montag, nach Auflösung von Frühnebelfeldern, wolkig mit Aufheiterungen. Am Montag auch längere sonnige Abschnitte. Gegen Abend von Westen Schauer und Gewitter. Dabei allmählich wärmer. Die Windvorhersage bis Samstagabend, Deutsche Bucht Nordwest 3 bis 4, westliche Ostsee West bis Nordwest 3. Das waren die Nachrichten. Es ist 0:05 Uhr.